Übermenschliches haben wir gelitten. Übermenschliches haben wir gelitten. Übermenschliches haben wir gelitten. Zwei Jahrtausende auf und versuche nachzuzählen. Du wirst zu keinem Ende kommen. Übermenschliches. Übermenschliches haben wir gelitten. Beginne mit 1914. Auch dann wirst du dich nicht herausfinden. Sprache berichten wir Taten, ohne Helden zu erfinden, ohne Namensnennung. Oh! Zeiten weit hinter sich lässt. Der Zeit haben wir überschritten. Aufgebrochen ins Zeitalter.